Heute Abend werden die internationalen Filmfestspiele von Venedig feierlich eröffnet. Es ist die 69. Ausgabe. Das Festival selbst ist allerdings schon 80 Jahre alt. Es gab immer mal wieder Zwangspausen während des Zweiten Weltkriegs oder auch in den 60er Jahren, als das Geld fehlte und die Organisation so etwas im Chaos versank. Auffällig ist ja der häufige Wechsel der Festivaldirektoren. In diesem Jahr ist der italienische Filmkritiker Alberto Barbera der Padrone. Vor rund 10 Jahren war er schon einmal der Leiter. Meine Kollegin Anke Lewicke hat mit ihm über seine Pläne gesprochen. Sie ist jetzt für uns im Studio am Lido in Venedig. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, in ein paar Stunden geht's los. Wahrscheinlich wird der rote Teppich für die Stars gerade noch mal gesaugt. Wie ist denn die Stimmung so kurz vor Beginn? Wie präsentiert sich der Lido? Naja, eine große Baustelle heißt hier den Festivalgast willkommen. Alle Vorurteile, die man gegen das chaotische, unorganisierte Italien hat, bekommt man hier auf lustige Weise bestätigt. Will man den Festivalkatalog mit den Informationen abholen, heißt es domani, domani. Will man zu seinen Pressefächern, muss man sich wirklich durch so ein Labyrinth von Bauzäunen zwängen. Und überhaupt wird hier noch gehämmert, gebohrt, gesägt. Das war auch so bei dem Interview mit Alberto Barbera. Man musste den Raum wechseln, das Fenster wurde zugemacht. Aber die Italiener haben dann ja auch gleichzeitig wirklich wieder so eine Lässigkeit. Es kommt keine Hektik auf. Und die letzten Jahre haben es ja immer wieder gezeigt. Heute Abend wird die Show stimmen und sicher halte ich übermorgen auch endlich meinen Katalog in der Hand. Das heißt also, der Leiter des Festivals von Venedig muss nicht nur wie alle Festivalchefs ein gutes Programm auf die Beine stellen, er bekommt es auch mit einem, so wie es klingt, gehörigen Chaos zu tun. Ja, es ist ja so, dass man hier vor einigen Jahren einen neuen Festivalpalast bauen wollte. Man hat auch schon angefangen. Mittlerweile ist es hier eigentlich nur noch ein großes Loch. Und die ganzen Sachen sind einfach liegen geblieben. Es ist klar, der neue Palast wird nicht gebaut. Und trotzdem ist Alberto Barbera gerne nach Venedig zurückgekommen, weil ihm hier eben der große Chef ein schönes Angebot gemacht hat und er sich auch gerne dem Chaos aussetzt. Ich hatte gar nicht vor, zurückzukommen. Ich war sehr glücklich an dem Filmmuseum in Turin. Und dann rief mich Paolo Baratta, der Präsident der Gesamtbiennale, an und bat um ein Gespräch über die Probleme von Venedig, die Zukunft von Venedig. Wir verbrachten einen Abend zusammen und er zeigte mir einen Plan, einen realistischen Plan, die gesamte Struktur des Lido zu erneuern, die gesamte Logistik und die Kinos zu renovieren. Ja, und das ist natürlich eine schöne Idee, weil der alte Palazzo del Cinema, der steht ja eben schon seit 60 Jahren, der hat Filmgeschichte geschrieben, der hat auch eine große Kapazität und wenn man da über den roten Teppich läuft, dann weiß man eben, da lief schon Fellini drüber, Louis Buñuel und andere Größen und ich glaube wirklich, Venedig tut sich gut dran, wenn es einfach hier das aufrechterhält, was schon wirklich da ist. Venedig ist nicht so ein großes Festival, hier braucht man wirklich kein Festival Center. Es ist alles eigentlich sehr schön am Lido und könnte so bleiben. Jetzt mal abgesehen von den Neubauten, welche Pläne hat denn Alberto Barbera für das Filmfestival und wie schätzt er die Situation von Filmfestivals überhaupt ein? Naja, er will erstmal das Programm deutlich reduzieren und das finde ich auch sinnvoll. Also Venedig ist ja nicht so ein großes Publikumsfestival wie zum Beispiel Berlin. Und Venedig ist immer ein Festival gewesen, was sehr den Autorenfilm gepflegt hat. Also hier kommt man hin, um zu sehen, wie sich das Kino als Kunstform über sich selbst verständigt. Deshalb ist es sicher besser, weniger Filme zu zeigen, dafür radikalere, dafür Filme, die experimentierfreudig sind, die das Kino versuchen, neu zu erfinden. Aber das macht Alberto Barbera, aber er weiß eben auch, dass sich die Kinolandschaft in den letzten Jahren sehr, sehr verändert hat. Yeah, the fact is that in 10 years a lot of things has completely changed due to. Während der letzten Jahre hat sich für die Festivals unglaublich viel verändert. Es gab die digitale Revolution, eine globale Wirtschaftskrise, die alle erwischt hat, von den Hollywood Majors bis zu den kleinen unabhängigen Produktionen. All das hat die Produktion, den Verleih von Filmen radikal verändert. Aber Festivals sind heute im Wesentlichen das, was sie vor 10, 20 Jahren waren. Denn für ein Festival ist es äußerst schwierig, diesen großen Veränderungen der globalen Filmindustrie hinterherzurennen. To follow these big changes in the film industry of the world. Sagt also Alberto Barbera, der neue und alte Festivalleiter in Venedig. Aber Anke Lewicke, er hat jetzt gerade gesagt, es sei schwer, diesen großen Veränderungen hinterherzurennen. Und wie macht er das? Wie rennt er da hinterher? Naja, er geht wirklich ins Allerheiligste. Er geht in den dunklen Kinosaal. Ich meine, man fährt hier tausende von Kilometern. Man geht mit anderen Filmbegeisterten ins Kino wegen dieses Gemeinschaftsgefühl, da zusammenzusitzen, hinterher über die Filme zu diskutieren und alles zu machen. Und nun, was macht Barbera? Er stellt seinen Teil seines Programms tatsächlich ins Internet. It's impossible to bring all the people that would like to see the films to Venice. Wir können nicht alle Menschen, die unsere Filme gern sehen würden, nach Venedig bringen. Es gibt nicht genügend Hotels, Kinositze, nicht genügend Platz. Gleichzeitig wird das Internet immer wichtiger. Festivals sollten das Internet nutzen, seine Informations- und Verbreitungsmöglichkeiten und die Filme und Filmemacher vor allem der kleineren Produktionen unterstützen. Daher gibt es bei uns erstmals dieses virtuelle Kino, in dem manche Filme zur selben Zeit im Netz zu sehen sind, in der sie auch auf dem Lido Premiere haben. Natürlich dürfen Sie sich jetzt hier nicht zu früh freuen. Also die Filme des Wettbewerbs kann man noch nicht per Mausklick sehen. Es sind eher die Filme der Reihe Orizzonti. Das ist so die Experimentier- und Innovationsschiene des Festivals. Filme, die eben auf dem Markt sowieso nicht so große Chancen haben. Also sogenannte typische Festivalfilme. Und das ist jetzt gar nicht so abwertend gemeint. Und es ist ja vielleicht ganz interessant, wenn Verleiher, Kinobegeisterte, die dann gleichzeitig für 24 Stunden hier mit uns online sehen können, dann kann ein großer Diskurs eröffnet werden, der überall auf der Welt stattfinden kann. Und ich glaube, dass sowieso die Filmfans sich die Filme dann, wenn sie dann in die Kinos kommen, auch immer noch gerne auf der großen Leinwand anschauen. Ich spreche im Deutschlandradio Kultur mit unserer Filmkritikerin Anke Lewicke über die internationalen Filmfestspiele von Venedig, die heute beginnen. Anke Lewicke, viele Festivals haben inzwischen ja damit begonnen, auch den Film Nachwuchs zu fördern. Die Berlinale zum Beispiel hat ihren Talentcampus. Tut sich da auch etwas in Venedig? Ja, da hat Alberto Barbera auch eine ganz schöne Idee. Er gründet ein Filmlabor. 15 Teilnehmer dürfen dort rein, werden dann betreut von großen, wichtigen Professoren, können ihre Projekte entwickeln. Dann werden 3 Projekte nochmal ausgewählt. Die bekommen dann 150.000 Euro. Die können dann ihren Film realisieren. Der läuft dann in Venedig. Man kann ihn auch Video on Demand sehen. Und sein Festival ist ja so eine große Kontaktbörse. Und ich denke, das ist für junge Talente sicher eine gute Chance, einfach in die große weite Filmwelt einzutauchen. Und verglichen mit den anderen großen Festivals, also Berlin, Cannes, Toronto, wie steht Venedig da da? Naja, Cannes, das ist der große Stammtisch der großen Regieautoren. Berlin hat eben sein Publikum, das für 10 Tage rund um die Uhr das Kino feiert. Dann gibt es ja noch Rom, wo jetzt Marco Müller ist. Da muss man einfach sehen, wie viel Geld Rom, die italienische Hauptstadt, hat, was Marco Müller mit diesem Festival vorhat. Das steht noch in den Sternen. Und Toronto und Venedig überschneiden sich ja für ein paar Tage, aber Alberto Barbera sieht das sehr gelassen, weil diese beiden Festivals einen ganz anderen Charakter haben. Toronto ist keine direkte Konkurrenz. Die Festivals sind zu unterschiedlich. Die meisten Filme, die in Venedig laufen, werden nächste Woche in Toronto sein. Ein Film kann also zweimal promotet werden. Venedig ist ein Prestige-Festival mit viel internationaler Presse. Toronto ist eher ein Publikumsfestival. Produzenten, Verleiher und so weiter können ihre Filme also auf 2 ganz verschiedenen Festivals testen. Wir haben unter der Konkurrenz von Toronto auch dieses Jahr nicht gelitten. Wir kriegen 98% der Filme, die wir in Venedig haben wollen. We got mostly 98% of the film that you wanted to have in Venice. Ja, und auch wenn Alberto Barbera einen kleinen Filmmarkt hier in Venedig installieren will, die großen Geschäfte werden natürlich in Toronto gemacht. Dort sind die ganzen US-Majors. Aber hier kann man dann die Filme von Paul Thomas Anderson und Terrence Malick sehen. Hier kriegen sie ihre Kritiken und mit den Kritiken sozusagen als Rückendeckung können die Filme dann in Toronto verkauft werden. 2 Namen haben Sie noch genannt. Was gibt es noch zu sehen? Wie ist das diesjährige Programm? Ja, es klingt ganz vielversprechend. Also sehr souverän stellt Alberto Barbera sein Programm vor. Er weiß, dass man eben Namen wie Terrence Malick, Paul Thomas Anderson oder den Japaner Takeshi Kitano braucht. Das sind die typischen Festivalnamen. Dazwischen versucht er so ein paar Entdeckungen einzubauen. Er will eben auch neue Regietalente entdecken. Und ich finde eigentlich seinen Eröffnungsfilm von Mira Nair schon ganz spannend, weil normalerweise ist das ja so ein Film, der Eröffnungsfilm, der soll das Publikum abholen. Er wählt hier einen Film, der spielt nach den Anschlägen von 9/11 wird erzählt aus der Perspektive eines Pakistanis, wie sich seine Zukunftspläne in New York geändert haben nach den Anschlägen. Und es ist ganz interessant, Mira Nair ist ja eine Inderin, die in New York lebt und hat das damals alles auch hautnah erlebt. Sie kann sicher auch eigene Erfahrungen einfließen lassen. Und ich finde es ganz gut, dass mit so einem politischen Film dieses Festival heute Abend eröffnet wird. Sagt unsere Filmkritikerin Anke Lewicke vom Lido in Venedig. Dankeschön. Und nichts mit Sonnenbaden am Lido-Strand, denn Anke Lewicke macht sich jetzt ins dunkle Kino auf, um eben den Eröffnungsfilm zu sehen. Mira Nairs Film The Reluctant Fundamentalist und Anke Lewickes Kritik können Sie dann heute Nachmittag im Radio Feuilleton hören um 5:03 Uhr.